Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 913 an Schiller. Schreiben Sie mir doch, wie Sie sich befinden und ob Sie heute Abend ins Schauspiel gehen können. Ich sehe Sie heute auf alle Fälle, indessen bitte ich um Ihren Rat, indem ich daran denke, Humboldten etwas Freundliches zu erzeigen, so fällt mir ein, ihm die natürliche Tochter stückweise zu schicken, zugleich aber auch das Bedenken, dass der Verlust eines Kindes der Gegenstand ist. Soll man hoffen, durch die nachgeahmten Schmerzen die Waren zu lindern, oder soll man sich vor dem stoffartigen Eindruck fürchten? Ich wünsche zu hören, dass Sie wieder wohl sind. Weimar am 17. September 1803. G.